Seine Vögel zeichneten einen strengen Wirbel, in dem sie schwerelos von einer Wolke zur anderen flogen. Deine Türme aufgelöst in goldenem Hanf fielen wie ein Haufen Soldaten in Ungnade. Erstaunt schliefen wir auf deinem kupfernen Bauch, Schatten, die sich im Schutz eines Abschieds vereinten. So viele düstere Jahre wichen unter einem glücklichen Jahr. Finstere Münder unter diesem unvorhersehbaren Mund. Erregt wanderten wir über deine trockenen Ebenen. Die Flügel einer Mühle schwangen uns entgegen. In deinen Herbergen erzählten Horden von Ausrufern uns. Von den Ausschweifungen einer vermählten Sopranistin. Du unterbrachst die Trägheit eines klaren Meeres. Damit Karavellen meine ferne Region verbrannten. So viele Tode, so viele entweihte Paradiese. Hellen Gesänge, die meine Vorfahren nass angeln. Einst unerwünscht verführst du mich diese Nacht in dem Schaum einer flüchtigen Liebkosung. Mein Rücken und meine erschöpfte Stimme trösten dich. Damit Karavellen meine ferne Region verbrannten. Wie ein gotischer, jüdischer und sephardischer Wasserfall. Wie ein gotischer, jüdischer und sephardischer Wasserfall.